Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Kröger. Folge 3: Die Bomben. Foto, schwarz-weiß. 2 junge Männer, einer mit Jeans, einer mit Cowboystiefeln, stehen vor einer Imbissbude und halten zusammen ein Plakat in die Kamera, das ihre Gesichter verdeckt. Coltrane steht darauf, in krakeligen Buchstaben. Bildunterschrift: Beatniks in Hamburg, November 1962. Nicht das Plakat drehen, einfach... Nein, nicht. Warum ist es denn vom Kopf? Was macht ihr denn da? Wieso hast du Angst wie Knutschen dahinter? Du bist so ein Heini. Du lebst gefährlich, Kai Hellberg. Mit Vergnügen, Johnny Schwarz. So, jetzt nimm doch mal das Plakat auf Bauchhöhe, bitte. Ei, ei, Sister. So. Hey, sehr ihr. Schön. Einmal Scheißleg mit Fritten sind fertig. Komme. Schwarze Lederjacke, schwarze Hose, schwarzer Stiefel. Und ein Gang wie ein Cowboy. Ziemlich schick, dieser Johnny. Bitteschön. Das beste Schaschlik von ganz Hamburg. Mm. Riecht es gut. Wo habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Ich habe ihn gefunden und mit nach Hause genommen. Ja, ich bin ihr zugelaufen. Einfach so? Jetzt ist mein Schwesterchen schockiert. Mm. Ist Kai schwul geworden? Dass ich fast in der Gosse gelandet wäre. Davon weiß sie nichts. Der war doch bisher ganz normal. Aber lieber hätte ich Ratten gegrillt, als vor dem Alten zu Kreuze zu kriechen. Johnny hat den umgedreht. Johnny ist meine Rettung gewesen. Wie komme ich auf daher? Ich war im besten Jazzclub Hamburgs, als er plötzlich neben mir an der Bar stand. Mich? Ja. Woher? Konkret. Die Zeitschrift, die Umfrage. Wir wollten von unseren Lesern wissen, worüber sie mehr wissen möchten. Und du warst der Einzige, der selbst in die Redaktion gekommen ist und deine Antworten persönlich vorbeigebracht hat. Du warst der, der da am Tisch saß, dem ich meine Antwort in die Hand gedrückt habe. Ja. Aha. Sehr geehrte Herren, bitte, bitte, bitte, schreiben Sie doch auch mal was über Musik, vor allem über... Jazzmusik. Das hast du dir gemerkt. Natürlich. Machen wir aber trotzdem nicht. Ist uns zu unpolitisch. Jazzmusik? Ja. Unpolitisch? Ja. Okay. Willst du noch ein Bier? Im Oktober 1962 beträgt die Auflage der Monatszeitschrift konkret geschätzte 25.000 Exemplare. 1955 als Studentenkurier gegründet, sieht sich die Zeitung als publizistisches Flaggschiff der wachsenden Anti-Atomwaffenbewegung. Johnny hat sein Schaschlik verschlungen, während ich keinen Bissen runterkrieg. So, ihr Lieben, ich muss ja mal wieder... Mittagspause ist over. Rita, war sehr nett, dich kennenzulernen. Johnny, ebenso. Bis später, Kai. Bis später. Schaschlik war ganz einwandfrei. Tschüss, macht's gut. Aber auch nichts anderes erwartet. Mach's gut. Der ist wirklich sehr nett. Ja, oder? Mhm. Mutti macht Probleme. Wieso? Ich denke, die Kuh hat ihr geholfen. Nee, sieht nicht so aus. Ich bin direkt nach meiner Landung nach Stade gefahren, aber das Haus war leer. Ich musste erst Vati in Kairo anrufen, um zu erfahren, dass sie bei Oma Hamburg ist. Mutti ist hier? Wieso das denn? Weil sie spinnt. Das war der Plan. Vom Flughafen in Frankfurt nach Stade, Mutti beim Packen helfen, ins nächste Flugzeug mit ihr und zurück nach Kairo. Zurück in die Wärme. Zurück zu Hanny. Zu den Kollegen im Werk. Aber von wegen. Doch nicht mit Mutti. Oma! Rüde! Hier! Oh, na, endlich! Oh, Kummerin mit dir. Na? Na? Jo. Was ist mit Mutti? Jo. Sie will nichts essen. Ja. Jo. Die trinkt einen Kaffee nach dem anderen. Gibt's doch nicht. Wenn sie nicht aufhört, dann kippt sie aus dem Pusch. Wo ist sie denn? Geh mal doch rein, die ist im Wohnzimmer. Ja. Uti? Was ist denn los? Wieso bist du nicht in Stade? Keine Sekunde länger hätte ich es da allein ausgehalten. Mutti. Sie hat gesagt, sie wollte dich in Kairo besuchen. Was? Wer will mich in Kairo besuchen? So eine große Blonde mit Turmfrisur. Hä? Die hat an unserer Haustür geklingelt und behauptet, sie sei eine holländische Journalistin. Was? Aber wenn du mich fragst, sie hat jüdisch ausgesehen. Sie hat nach deiner Adresse in Kairo gefragt und behauptet, sie sucht dort Arbeit. Behauptet sie. Wie? Was für eine Arbeit? Ich habe ihr deine Adresse natürlich nicht gegeben. Ich habe ihr die Tür vor der Nase zugeknallt. Mutti, was für eine Arbeit? Ich habe doch keine Ahnung, was die wollte! Mutti, alles gut. Ich hol mal ein Wasser. Ich trinke kein Wasser, nur Kaffee. Vom 19. bis 29. November 1962 besucht Bundestagspräsident Gerstenmeier Israel. Als Ziel seines Besuches gibt er an, das durch den Eichmann-Prozess schwer beschädigte Ansehen Deutschlands wieder verbessern zu wollen. Danke, war super lecker. Was zu trinken da drüben? Dieter, sag doch mal, willst du noch was trinken? Dieter hat das Schaschlik ja nicht einmal angerührt. Hast du Apfel? Also Kai, Mutti sagt, sie fliegt nicht ohne dich nach Kairo. Ich muss dir versprechen, dass ich dich finde. Ich komme nicht mit, Rita. Ich gehöre hierher und was ich über euch lese, reicht mir. Was denn? Hier. Die konkret von diesem Monat. Ja? Seite 12. Für Lachen und Raketen. Die Art und Weise, mit der es Jamal Abdel Nasser fertigbrachte, Ägypten vom sozial unterentwickelten, wirtschaftlich ausgepowerten und einflusslosen Interessensgebiet europäischer Kolonialmächte in ein selbstständiges Land zu verwandeln, dessen dynamische Aufwärtsentwicklung sich in wachsenden außenpolitischen Einfluss ummünzt, ist wohl eines der interessantesten Lehrstücke moderner Staatskunst. Ja, das ist doch gut. Warte mal. Auf diesem Hintergrund muss man die Entwicklung Ägyptens seit 1952 sehen. Und man wird verstehen, warum die Fellachen noch immer in unvorstellbarer Armut leben. Warum Ägypten eigene Glühbirnen, Elektrogeräte und Arzneien produziert, obwohl die Herstellungskosten über und die Produktionsergebnisse unter Weltmarktniveau liegen. Warum Nasser eigene Düsenflugzeuge entwickeln und Raketen bauen lässt, obwohl sie von geringem militärischem Wert sind. Was soll denn das heißen, geringer militärischer Wert? Das musst du den Autor fragen. Hat es Johnny geschrieben? Einer seiner Kollegen, Horst J. Andel. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Professor Dr. Franz Böhm, ehemaliger Leiter der BRD bei den Wiedergutmachungsverhandlungen mit Israel, schreibt ein Memorandum an Gerstenmeier kurz vor dessen Abflug nach Tel Aviv. Welche Möglichkeiten haben wir, die Tätigkeiten der deutschen Spezialisten in Ägypten zu verhindern oder zu erschweren? Rita, bleib doch einfach auch hier. Bei Johnny ist genug Platz. Du könntest die Schule fertig machen. Nee, das geht nicht. Wegen Pünktchen? Ja, auch. Oh nein, bitte nicht. Hm? Bitte kein Raketenforscher. Er ist Ägypter. Und Raketenforscher. Naja, besser ein ägyptischer Raketenforscher als ein deutscher Nazi. Das sind keine Nazis. Mhm. Ja, dann machen sie es nur des Geldes wegen. Wo ist der Unterschied? Wie der Alte. Nee, Hani nicht. Tut mir leid. Hm. Wie heißt der nochmal? Hani. Hani. Klingt schön. Über Gerstenmeiers Besuch in Israel berichtet der Spiegel am 12. Dezember 1962. Vor den Gebäuden des Flughafens Lüda bei Tel Aviv drängten sich die Demonstranten. Die V2-Männer bauen neue Vernichtungswaffen für unsere Feinde, hieß es auf einem ihrer Spruchbänder. Und ein anderes Plakat lautet: Gerstenmaier, geh nach Hause und sage deiner Regierung, sie soll die deutschen Raketenforscher aus Ägypten zurückholen. Rudolf Küstermeier, ab 1957 erster deutscher Journalist in Israel, befragt Gerstenmaier dazu. Herr Präsident, schon bevor Sie gekommen sind, war viel die Rede von Demonstrationen, in denen gegen Ihren Besuch protestiert werden sollte. Solche Demonstrationen haben nun tatsächlich stattgefunden. Ich nehme das hin. Ich sehe darin nur einen Ausdruck dessen, dass die Vergangenheit hier nicht einfach vergangen ist. Und ich finde auch, dass wir Deutsche ganz gut daran tun, das zur Kenntnis zu nehmen. Kairo. Fatih und Pünktchen haben Mutti und mich vom Flughafen abgeholt. Mutti! Rita! Hier sind wir! Hallo! Hallo, Pünktchen! Ach, Kind! Mutti! Pünktchen, wieso habt ihr die Haushaltshilfe mit zum Flughafen genommen? Hallo, Brigitte. Das ist doch Brigitte, Mutti. Hallo, Rita. Ja, und? Rita, Max Fischer hat angerufen. Du sollst direkt ins Werk. Fatih. Ja, dann los? Geht's Ihnen gut? Rita! Ja? Was? Heute ist ein Brief von Professor Pilz' Anwalt gekommen. Nein. Wenn das die Scheidungspapiere sind, dann können wir endlich ganz neu anfangen. Aber auf dem Umschlag, da ist gar kein Stempel vom Office. Ja, das wäre ja noch schöner. Die Privatpost des Professors gehört nicht unter die Lupe des ägyptischen Geheimdienstes. Ja, das stimmt. Die hole ich vorher raus. Und da soll mich mal einer aufhalten. Das traut sich keiner, Hannelore. Bringen Sie den Männern bitte Ihren Kaffee? Ja, sehr wohl. Gern. So, der Kaffee, die Herren. Professor Pilz. Danke. Kleinwächter. Das ist für dich, Max. Danke schön, Rita. So, die Ägypter haben den Bau der dritten Raketenstufe gestrichen. Stift der Kette, nicht mitschreiben. Ja. Keine Satelliten. Keine Weltraumraketen. Nein. Die war eine bessere Steuerung. Jetzt wissen wir wenigstens, warum wir es haben. Erst die Steuerung und dann können wir die dritte Stufe wieder aufs Tapet bringen. Ich baue den Ägyptern eine Kreisstabilisierung. Ja? Aber nicht hier. Daheim in Lörrach habe ich die richtigen Apparate und die richtigen Leute. Was ist denn das? Nicht auf den Boden sehen. Niemand liegt dort. Da kann niemand liegen. Da steht doch Hannelores Schreibtisch, sitzt Hannelore. Foto, schwarz-weiß. Vorzimmer von Professor Pilz in der Militärfabrik 333. Rita. Eine Männerhand hält die verkohlten Reste eines Briefes in die Kamera. Mach ein Foto. Die Schrift ist noch teilweise lesbar. Also Foto machen. Bildunterschrift, der Anschlag. Beweisfoto. November 1962. Die Versicherung. Ereignisse. Ich kann nicht sehen. Bürgerkriegs. Ich sehe nichts. Aua. Jalla, jalla. Min hena, min hena. Jalla, halen. Fin für Gott, hassal den Wati. Warte, warte, warte. Da, halo, min hena, los, amachtung. Schau, dass der Brief drauf ist. Da gibt es an, los, amachtung, min hena. Ja, Jamal. Ich sehe nichts. Wo bleibt der Durchverfluchte Ambulanz? Alles, alles. Kontrollpunkte an allen Einfahrtsstraßen errichten. Richter, versteck den Fotoapparat. Versteck ihn, schnell. Was? Schatzzeiten, gib mir den Apparat, Richter. Hilfe. Warum kommt das Militär? Was ist denn Team? Was tut der hier? Carefully, carefully. Was mache ich hier? Rita, sieh mich an. Gib mir jetzt bloß nicht vom Stuhl. Hannelore lebt, Rita. Sie kümmern sich um sie. Oberst Nadine will mit uns sprechen. Hannelore? Hannelore! Meine Herren, meine Damen, ich verbürge mich dafür, dass wir diesen Vorfall lückenlos aufklären werden. Aber ich muss Sie bitten, absolutes Stillschweigen darüber zu bewahren. Nichts davon darf nach außen dringen. Nichts davon darf nach außen dringen. Stumm bin ich. Stumm bleibe ich. Bewache, was von dir hier geblieben ist. Blut und Knochensplitter. Zähne. Dein Auge. Hannelore, wo ist dein Auge hin? BND-Akte 100614. Bericht. Fall 1. Am 27.11.1962 kam in Kairo ein beim Postamt in Hamburg aufgegebener Brief an, ca. 50 Gramm schwer. Der Brief war adressiert an Herrn Diplom-Ingenieur Wolfgang Pilz. Auf der vorderen linken Ecke war der Absender aufgedruckt. Der Aufdruck lautete: Dr. Handke, Rechtsanwalt, Hamburg, Straße, Hausnummer. Mit dem Zeigefinger hat Frau Hannelore Wende die längere obere Seite aufgerissen. Als der Inhalt halb herausgezogen war, detonierte eine Sprengladung. Foto, schwarz-weiß. 27. November 1962. Blick durch das Erdgeschossfenster einer Altbauwohnung in Hamburg. Kai Hellberg sitzt am Küchentisch und hält eine Zeitung in die Luft. Im Hintergrund Johannes Schwarz. Hör dir das mal an. Was denn? Der Gerstenmeier verspricht, dass Deutschland die Gespräche, die Israel mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft führen wird, nicht behindern wird. Die Deutschen seien nämlich keine Antisemiten mehr, sondern eher Philosemiten. Hat er das wirklich gesagt? Das glaubt er doch selber nicht. Was liest du da? Die Jerusalem Post. Du hättest mal sehen sollen, wie der Verkäufer geguckt hat, als ich die Zeitung auf den Tresen gelegt habe. Seit wann liest du die Jerusalem Post? Ich will mich eben informieren. Aha. Warst du schon mal in Israel? Ich? Ach, du rauchst zu viel, Johnny. Warum Israel? Warum nicht? Ja. Geh, übrigens nach Kairo. Hä? Im Januar. Kannst aber gerne in der Wohnung bleiben. Sag mal, geht jetzt eigentlich jeder nach Ägypten, oder? Ich schreibe über den Nahen Osten. Das kann ich auf Dauer schlecht von Hamburg aus machen. Das musst du ja verstehen. Du bist ein ziemlicher Geheimniskrämer, weißt du das, Johnny Schwarz? Geheimnisse machen einen doch erst interessant. Kai Hellberg. Am 30.11.1962 kommt ein Luftpostpaket in Kairo an, das in Hamburg aufgegeben wurde. Laut Bericht in der BND-Akte 100614 ist es adressiert an Director of Military Factory 333, Kairo, Ägypten. Der Absender lautet Buchhandlung Konrad Winter, Stuttgart, Königinnenstraße 40. Foto, schwarz-weiß, leicht verwackelt. Zwei nicht eindeutig erkennbare Personen sitzen eng beieinander am Bug einer altmodischen Feluke. Im Hintergrund eine Insel im Nil. Bildunterschrift: Schäferstündchen auf dem Nil. Dezember 1962. Das Ufer zieht an mir vorbei und die untergehende Sonne taucht den Himmel hinter den Pyramiden in dramatisches Rot. Ein Rot, das Hannelore nie mehr sehen kann. Für sie ist alles nur noch schwarz. Ist dir kalt? Komm. Ja, la rinwa, rinwa, se ma ha albi, wa la tinnisis. Was ist das? Amel Hayati, Hoffnung meines Lebens. Schön. Von Umm Kulthum. Sie ist die Stimme der Revolution. Und außerdem hat sie wunderschöne Liebeslieder geschrieben. Ja. Und war das gerade ein Revolutionslied oder eher ein Liebeslied? Das, ja, LB, wirst du erfahren, wenn du genügend Arabisch gelernt hast. Henny. Dann hört das auf, dass mir der kalte Schweiß ausbricht. Wenn die Geschäftspost kommt, dass mich jedes Geräusch zusammenfahren lässt. Im Büro bin ich ein Nervenbündel. Ich will nie wieder von diesem Boot. Halt mich ganz fest. Und zu Hause macht mich Mutti verrückt. Du gehst mir nicht mehr zur Arbeit. Keinen Tag mehr. Wir kriegen Pistolen, Mutti. Ich mache einen Waffenschein. Waffen kommen mir nicht ins Haus. Und du bleibst hier. Ganz bestimmt nicht. Genauso wie Pünktchen. Was? Du lässt Pünktchen nicht mehr aus dem Haus? Jawohl. Du bist völlig verrückt geworden. Vati, du musst endlich mit... Vati. Rita, es tut mir leid. Brigitte, auf Vatis Schoß. Es ist nicht so, wie du denkst. Sag mal, was denkst du dir eigentlich? Wieso kommst du hier ohne Anklopfen rein? Ich hab's mir die ganze Zeit gedacht. Ach, was hast du dir denn gedacht? Was geht denn in deinem Köpfchen vor? Das merkt man doch schon die ganze Zeit, was zwischen euch läuft. Ach, wie bitte? Ich arbeite Tag und Nacht nur für eure Bedürfnisse. Ach, ja. Und da kann ich ja wohl auch mich mal ein bisschen entspannen. Du schläfst mit meiner Freundin. Ach, Rita. Du arbeitest, ja? Und merkst nicht mehr, dass deine jüngste Tochter die ganze Zeit wie eine Gefangene gehalten wird. Durch deine völlig verrückte Frau. Meine Frau ist auch deine Mutter. Und ja. Du sprichst nicht so von deiner Mutter. Deine Mutter ist... Brigitte könnte deine Tochter sein. Sie ist aber nicht meine Tochter. Niemand denkt auch nur eine Sekunde an Pünktchen. Hört auf zu streiten. Petra. Es reicht. Ich kann auch drin spielen. Und ich kann auch mit Rita was basteln. Geht jetzt raus. Bitte. Hört einfach auf. Komm, Rita. Wollen wir was basteln für den Adventsbazar? Wir gehen was basteln. Ach, Ernie. Rita, glaubst du, die Deutschen hauen jetzt endlich ab? Ich dachte, Max ist dein Freund. Max ist in Ordnung. Aber die Alten... Faschisten. Hast du mal gehört, wie sie über uns reden, wenn sie glauben, dass wir nicht zuhören? Nee. Den Ägyptern mangelt es nicht am Wissen oder einer ordentlichen Ingenieursausbildung. Aber es fehlt ihnen am Talent, aus ihrem Wissen etwas zu machen. Oder, um es mit einfachen Worten zu sagen, am schöpferischen Drang. Ja, das klingt wie mein Vater. Aber vergiss doch die Alten. Ihr seid die neue Zeit. Genau. So ist es. Und ich werde beweisen, dass wir in der Lage sind, Großes zu leisten. Und zwar bevor Feldmarschall Ahmed das Schicksal unseres Landes vollends in sowjetische Hände legt. Die Kreisstabilisierung ist das Problem. Und ich werde es lösen. Und zwar ohne diese Labore in Deutschland. Ja, das wirst du. Schneller und besser als Kleinwächter mit seinem teuren Labor in Deutschland. Foto, schwarz-weiß. Vor einer breiten Fensterfront stehen Friedrich und Rita Hellberg, er im Anzug, sie im silbernen Rock mit passender Bluse. Friedrich hält ein Bierglas, Rita einen Sektkelch in der Hand. Bildunterschrift: Weihnachtsempfang beim Presseattaché der Deutschen Botschaft, Dezember 1962. Ich glaube, die haben hier die ganze Etage gemietet. Kann sein. Die Aussicht ist jedenfalls fabelhaft. Ja. Sie zeigt mir die kalte Schulter, meine Große, seit sie mich mit Brigittchen überrascht hat. Ein Wunder, dass sie mit hierher gekommen ist. In den Weihnachtstagen muss ich eine Gelegenheit finden, mit ihr zu reden. Über die Briefbombe und ja, auch über Brigitte. Aber was soll ich ihr sagen? Dass ich mich endlich wieder jung fühle mit ihr. Welche Tochter will das von ihrem Vater hören? Da steht er und schaut wie ein armer Tropf, weil ich keine Lust habe, mit ihm zu reden. Dabei wäre er doch sowieso viel lieber mit Brigitte hier. Die Freude in seinem Gesicht, jeden Donnerstagmorgen, weil er sich nach der Arbeit mit ihr trifft. Manchmal tut mir Mutti fast schon leid. So weit ist es schon gekommen. Lade Rita ein ins Kroppi. Ja, und bei einem dieser herrlichen Kuchen lässt es sich vielleicht... Herr Hellberg! Welch Freude, Sie hier zu sehen. Herr Lotz, die Freude ist ganz meinerseits. Und Ihre reizende Tochter. Guten Abend, Fräulein Hellberg. Guten Abend. Wir haben Sie beide vermisst. Hat Ihre Jüngste das Reiten aufgegeben oder hat Ihnen die Aktentasche nicht zugesagt? Nein. Die Tasche ist wundervoll, Herr Lotz. Ich benutze sie jeden Tag. Und wir wären längst wieder auf Ihr prächtiges Gestüt gefahren, wenn die Arbeit mir die Zeit dafür ließe. Ja, die Arbeit kann einen plagen, ja. Kommen Sie. Setzen wir uns hierher und erzählen Sie. Ja. Ich schaue mich mal ein bisschen um, Vati. Ja, Dino, Liebes. Wissen Sie, ich verstehe nichts von Flugzeugen, also ganz wenig. Aber vielleicht können Sie es ja nicht ganz so kompliziert machen für mich. Darf ich raten? Kann es sein, dass es die Mentalität der Menschen hier ist, die ihnen bei der Arbeit zu schaffen macht? Offen gesagt, ja. Für eine derart präzise Technologie wie die unsere ist es unabdingbar, dass in der Produktion... Sie sind auch hier. Guten Abend, Herr Obersturmmann. Herr Kriebel? Das ist ja meine Überraschung. Ich bin allerdings nur in Vertretung meines Chefs geladen. Darf ich Ihnen Herrn Lotz vorstellen? Herr Kriebel? Lotz, es ist mir eine Ehre. Er besitzt ein sagenhaft schönes Gestüt im Nildelta. Herr Lotz, Herr Kriebel ist Militärattaché an der Deutschen Botschaft. Sehr erfreut. Rainer Kriebel dient 1942 als Offizier unter Erwin Rommel in Nordafrika. Als Teile des Militärs sich bereits im Widerstand gegen Hitler zusammenschließen, wechselt er zur Waffen-SS in den Rang eines Obersturmbannführers. Nach Kriegsende Zusammenarbeit mit den US-Behörden als Analytiker des Afrika-Feldzugs. In den 50er Jahren Leiter einer Gruppe deutscher Militärberater in Syrien, die die dortige Armee im Kampf gegen Israel trainiert. Aha, Lotz. So. Der Presseattaché hat mir schon von Ihnen erzählt. Sie haben in der 15. Panzerdivision unter Rommel gedient, sagt er. Ja, so ist es. Seltsam. Ich war Stabsoffizier in der Division, kann mich aber gar nicht an Sie erinnern. Ach nein? Naja, vielleicht liegt es an meinem gewöhnlichen Gesicht. Oder das Gedächtnis, das einem ja manchmal seltsame Streiche spielt. Heil Hitler in die Runde. Heil Hitler. Guten Abend. Habe ich da gerade richtig gehört? Sie erinnern sich nicht mehr an diesen Herrn? Das ist allerhand. Ich meinerseits erinnere mich noch sehr gut an ihn. So. Wir sind uns einmal auf einer Konferenz am Wannsee begegnet, nicht wahr, Herr Obersturmbannführer? Wannsee. Genau. Wie nennen Sie sich jetzt? Lotz? Ja. Sie sahen damals wirklich sehr gut aus in Ihrer Uniform. Ich danke Ihnen für das Kompliment, Herr von Leers. Darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen? Nein, mein Arzt hat mir geraten... Der Arzt braucht ja gar nichts davon zu erfahren. Wenn Sie meinen... Ein unverfälscht deutscher Riesling aus dem Rheingau. So. Ein deutscher Riesling aus dem Rheingau? Na, da kann ich nicht widerstehen. Das ist ja meine Überraschung. Sehr freut. Johann von Leers, Doktor der Rechtswissenschaften, tritt 1929 in die NSDAP ein und arbeitet eng mit Josef Goebbels zusammen. Er schreibt für die Zeitung Der Angriff und gilt als begehrter Redner für Parteiversammlungen. Nach Kriegsende taucht er unter, erst in Argentinien, dann in Ägypten, konvertiert zum Islam und schreibt antisemitische Hetzartikel. von 1957 bis 1959 und ab 1961 führt ihn der Bundesnachrichtendienst als Mitarbeiter, moniert allerdings die fehlende Ergiebigkeit der Quelle. Meine Herren, lassen Sie uns in dieser kleinen, aber feinen Runde auf die gute alte Zeit anstoßen. Jawohl. Und Prost. Prost. Und Prost. Prost. Ja, zum Wohl nochmal. Herrlich. Vom Nordpol zum Prost. Südpol ist nur ein Katzensprung. Wir fliegen die Strecke bei jeder Witterung. Wir warten nicht, wir starten, was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter dringt das Fliegerlied. Flieger, grüß mir die Sonne. Grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond. Vati, wie seine Augen leuchten, wenn er singt. Als wäre er noch ein junger Mann mit dem großen Traum vom Fliegen. Dem Pferdezüchter Wolfgang Lotz ist nach Feiern zumute. Johann von Liers hat ihm soeben dank einer Verwechslung eine perfekte Legende geliefert. Wenn man ihn für einen unter Decknamen lebenden SS-Mann hält, schafft das gleichermaßen Vertrauen bei den Deutschen wie bei den Ägyptern, die er aushorchen soll. Die monatlichen Abrechnungen, die er dem israelischen Geheimdienst Mossad schicken muss, werden immer höher. Dafür muss er gute Ergebnisse liefern. Hinter den verschlossenen Türen des Mossad wird er bereits der Champagner-Spion genannt. Dem Südwestfunk erzählt Lotz 1990, eine Tarnung muss sitzen wie eine zweite Haut. Man muss nicht nur so aussehen wie der Mann, den man darstellt, man muss sich nicht nur so benehmen, man muss nicht so reden, man muss auch so träumen und so reagieren. Rita, Rita, hey. Weißt du noch, was ich dir auf der Feluke erzählt habe über die Kreisstabilisierung? Dass sie das große Problem bei unseren Raketen ist und dass Kleinwächter in Deutschland daran arbeiten. Genau. Und jetzt pass auf. Ich habe erfahren, dass Kleinwächter vor seiner Abreise ein paar Bücher zu dem Thema bestellt hat, die aber nie angekommen sind. Ja und? Und jetzt höre ich, dass seit einem Monat ein Paket mit Büchern aus Hamburg am Flughafen liegt, beim Zoll. Ach. So eine Schlamperei. Ja. Ja. Und jetzt habe ich das Paket geholt. Ja, kannst du was mit den Büchern anfangen? Das hoffe ich. Ich habe noch keine Zeit gehabt, das Paket zu öffnen, aber stell dir mal vor, wenn ich das Problem vor Kleinwächter lösen könnte. Max? Max. Hani, servus. Rita, kommst du bitte in mein Büro? Ich brauche dich zum Diktat. Komm. Rita, wir sehen uns später in der Kantine, ja? Ja, um 12, wie immer. 300 Liter. Mhm. Die Liste müsst bitte schön heute noch raus. Ja. Ah ja, und Salpetersäure, genau, ganz wichtig. Die übliche Menge. Alles klar. Verdammt! Rita! Geht's dir gut? Hast du Splitter abgegeben? Henny. Ich muss zu Henny. Rita! Rita, bleib da! Wo willst du hin? Rita! Henny! Ich muss zu Henny! BND-Akte 100614 OT. Bericht, Fall 2. Das Paket wurde am 30.12.1962, nachdem es zunächst auf dem Flugplatz von Kairo beim Zoll liegen geblieben war, von einer fünfköpfigen Kommission im Werk 333 geöffnet. Mach auf! Mach auf! Das ist nicht lustig! Der Inhalt sollte wie üblich registriert werden. Das Paket enthielt eine Sprengladung, die in der Buchsendung eingebaut war. Henny, bitte, bitte wach auf. Die Ladung detonierte. Was ist denn mit dir? Es gab 5 Tote, 6 Schwerverletzte und erheblichen Gebäudeschaden. Wach auf, bitte. Oh, Allah, Allah. Henny, wach auf. Rita. Das ist nicht lustig, bitte wach auf. Rita. Henny. Wach auf. Rita. Henny. Wir können nichts mehr tun. Rita. Die Leichen waren bis zur restlosen Unkenntlichkeit zerstückelt. Komm, wir gehen in mein Büro. Körperteile und Gliedmaßen waren in den Wandputz eingedrungen. Die Schwerverletzten wurden im Heliopolis-Hospital untergebracht. Auch Vorfall 2 wurde streng geheim gehalten und von den gleichen Organen behandelt. Die Ermittlungen verliefen bisher ergebnislos. Bleib sitzen, Rita. Da legt ihr das Tuch auf die Stirn. Vorsicht, ist nass. Habt ihr schon gehört? Diesmal haben wir Glück gehabt. Es hat nur Ägypter erwischt. Rita! Nur Ägypter, ja? Hey, Mädchen. Komm, wiederhol es nochmal. Rita, gib mir die Pistole. Nur Ägypter, ja? Rita, schau mich an. Ich komme zu dir. Gib mir die Pistole. Leg die Waffe weg, Rita. Hey, Mädchen. Rita, gib mir die Pistole, Rita. Leg die Waffe hin. Nur Ägypter. Sofort. Rita, gib mir die Waffe, um Gottes Willen. Komm her, ist alles gut. Komm her. Ist alles gut. Raus mit ihnen. In der Woche vor dem Anschlag besucht die israelische Außenministerin Golda Meir den amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Palm Beach. Laut Gesprächsprotokoll erklärt Golda Meir, Israel weiß, dass Ägypten mit deutscher Hilfe seit 1960 Boden-Boden-Raketen baut. Nun hat man in Israel erfahren, dass die Ägypter Vorbereitungen zur Herstellung von Kernwaffen treffen. Die Sprengköpfe werden mit Material gefüllt, das das Land über etliche Jahre verseuchen würde. Foto. Schwarz-weiß. Johnny und Rita stehen auf einem Balkon mit schmiedeeisernem Gitter, einen Arm ausgestreckt, als hielten sie eine dritte Person zwischen sich. Dahinter Dächer und Fassaden von Kairo. Bildunterschrift. Der unsichtbare Dritte. Februar 1963. Okay. Der unsichtbare Dritte. Hier, Ihr Kamera. Shukran. Hoffentlich kriegt Kai das Foto, bevor er nach Israel fliegt. Ach, so lange nichts mehr von mir hören lassen. Was soll ich ihm denn auch schreiben, was keine Lüge wäre, wenn ich ja nichts von Henny erzählen darf? Ein Schweigen ist um mich, als hätte es ihn nie gegeben. Die Tage nach dem Anschlag. Ein neues Jahr beginnt. Keine Spur von den Bombenlegern. Nach wie vor keine Spur von dem entführten Hans Krug, der, wie der Redakteur des Stern Wolfgang Löde mittlerweile herausgefunden hat, über die israelische Botschaft Paris nach Tel Aviv geschafft worden sein soll. Hey, Rita? Mhm. Du trinkst aus dem leeren Glas. Ja. Komm, ich gebe so eine Runde aus. Mhm. Und dann müssen wir bei mir im Hotel weiter bechern. Ja. Weil ich kann bei dem äußerst hübschen Portier hier anschreiben. Du sollst dich nicht an den Portier verkaufen. ich bestell. One Martini and one Whiskey on the Rocks, please. Yes. Shukran. Afwan. Fühlt sich immer noch falsch an, mein Lachen. Auch noch 6 Wochen noch. 6 unendlich lange Wochen, in denen du mich nicht geküsst hast, Henny. Dein Körper atmet, aber dein Gehirn ist tot. Irreparable Schäden, hat Sonja am Telefon gesagt. Als wärst du ein kaputtes Auto. Sonja, ich möchte ihn besuchen. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Weißt du, es ist wirklich schwer für meine Eltern. Sie dürfen mit niemandem reden. Sie dürfen nicht einmal trauern. Sie wissen einfach nicht, wohin mit ihrer Wut. Und deswegen geben sie Nasser die Schuld. Und auch der Fabrik. Und auch euch. Uns? Ja. Sie denken, das Paket war für einen Deutschen bestimmt. Sonja, ich muss ihn sehen. Bitte. Bitte. Nur ganz kurz. Bitte. Bitte. Also gut. Ich rufe dich an, wenn keiner von der Familie im Krankenhaus ist. Niemandem darüber reden dürfen. Ich weiß doch, wie schwer das ist. Vati, der ständig wissen will, warum ich so still geworden bin. Was ist bloß los mit dir, mein Kind? Und Pünktchen, die mich die ganze Zeit belauert und sich wer weiß was denkt. Jede Nacht weint Rita im Schlaf. Und am Morgen sind ihre Augen ganz rot. Und als ich sie gefragt habe, ob sie traurig ist, hat sie gelacht und Nein gesagt. Ich bin nur müde. Dabei ist sie 2 Wochen lang nicht zur Arbeit gegangen. Sie haben mir freigegeben, hat sie behauptet. Einfach so. Ich wollte ihr von Cleo erzählen, aber sie hat mir gar nicht richtig zugehört. Niemand hört mir zu Hause zu. Wenn ich Cleo und Schwester Agnes nicht hätte, ich glaube, ich wäre der einsamste Mensch auf der Welt. Petra, komm mal her. Ja. Was ist denn, Schwester Agnes? Cleo hängt an dir, Petra. Und unser kleines Affenmädchen ist wählerisch, was ihren Umgang angeht. Könntest du mir helfen und sie mit der Milchflasche füttern, bis deine Mutti dich abholt? Aber natürlich! Ich hoffe, dass Mutti noch viel später kommt als sonst. Ach, Petra. Na komm. Zu Hause war die Hölle. Aber wo hätte ich hingekonnt? Mit 17. Allein. Als Max angerufen hat, war ich froh. Kommst du zurück, Rita? Wir brauchen dich hier. Ich weiß nicht. Du, das mit der Pistole haben wir erledigt. Das haben wir unter uns geregelt. Und jetzt ist Johnny hier bei mir in Kairo. Und es ist, als ob durch ihn auch ein Stück von Kai hier wäre. Johnny hört mir einfach zu. Mit ihm wird alles leichter, wenn ich es ihm erzähle. Von Hani. Von Hannelore. Was so? Von den Bomben. Da lagen Arme und Hände und das waren gar keine Menschen mehr. Das war alles durcheinander. Aber Hani war heil. Jetzt wäre der gar nicht verletzt. Bis auf das Blut. Da war ja überall Blut. Ja. Du musst das vergessen, Rita. Ich hätte dir das gar nicht erzählen dürfen. Nein, pass auf. Unter Journalisten gibt es sowas wie eine Schweigepflicht. Mhm. Ich verspreche dir jetzt hiermit, dass nichts in der Zeitung landet, was du nicht willst. Ja, gut. Ja? Gut. Ja, danke. Und, sag mal, du darfst trotzdem weiterhin in der 333 arbeiten, obwohl du versucht hast, auf einen Kollegen zu schießen. Ich weiß auch nicht, ich wurde sogar befördert. Ich arbeite jetzt bei Professor Pilz, weil Hannelore, die ist, also seine Sekretärin, die... Blind. Hannelore ist blind. 18 Monate nach dem Anschlag erzählt Hannelore Wende einem Reporter vom Westdeutschen Rundfunk. Ja, man hat mir erzählt, dass es knallte, das habe ich nicht mehr gehört, denn meine Trommelfelle sind restlos zerfetzt worden bei dieser Angelegenheit. Mein Gesicht wurde völlig zerschnitten und mit Splittern übersät. Ich verlor einige Zähne, Geruch und Geschmack, nicht zuletzt das Augenlicht, was ich bis heute nicht wieder gewonnen habe. Außerdem wurden die Fingerspitzen der linken Hand abgerissen. Sehr viele Schwierigkeiten noch und wohl auch sehr viele, die bleiben werden. Hellberg? Rita? Sonja? Meine Eltern sind weg. Du kannst den ganzen Nachmittag zu ihm. Die Krankenschwester weiß Bescheid. Danke. Ich komme. Krankenhaus. Ein einziges Gewimmel von Menschen hier. Fedlik! Fedlik! Wen hockt Hani jetzt? I'm Rita. I'm looking for Hani yet. Oh, Rita. Sonja told me. The first door on the left. Mm-hmm. Ja, shukran. Love. Hani, wie zerbrechlich du aussiehst. Hani. Als seist du aus Glas. Hier. So zart. Meine Hand. Deine Augenlider. Hani. Fast durchsichtig über deinen geschlossenen Augen. Hani. Deine wunderschönen langen Wimpern. Hani, Herr Bibi. Hörst du mich? Keine Beatmungsgeräte. Hani. Keine Schläuche. Du atmest von ganz allein. Du schläfst ja nur. Hm? träumst. Wovon träumst du, Henny? Jetzt bin ich da. Davon, was du bauen wirst, wenn du wieder aufwachst? Hier, meine Hand. Eine Rakete, Henny, die zum Mond fliegt? Henny. Oder eine, die Israel den Atomtod bringt? Mach die Augen auf. Henny. Johnny kann ja kaum noch gerade ausschauen. Wow. Ja. Your drinks, Miss Hellberg? Shukran. Auf one. Thank you. Auf uns, Rita? Ja, auf uns, Johnny. Und du bist jetzt wirklich Chefsekretärin von dem berühmten Pilz. Die Chefsekretärin von dem... Genau, von dem berühmten Pilz. Wow. Mhm. Ich freue mich sehr für dich. Ja? Ja, bei mir läuft es zum Beispiel gar nicht gut. Mittlerweile hat ja jedes Provinzblatt einen Korrespondenten in Kairo. Und am meisten nervt mich dieser Typ vom Stern. Der Reporter? Ja. Löde? Kennst du den? Nicht persönlich. Ich habe mal einen Brief für den getippt. Der Pilz hat ihm geschrieben? Ehrlich? Was denn? Wegen dieser Bedrohungsbesuche hat er ihm geschrieben. Wegen was? Der die Bedrohungsbesuche. Johnny hat dir keiner davon nicht erzählt. Mm-mm. Oder fast jeder von den Experten hat einen Besuch bekommen. Wir auch. Da war so eine blonde Frau bei uns in Stade und die wollte meine Adresse in Kairo haben. Wirklich absurd. Aber meine Mutter hat die zum Glück nicht rausgegeben. So verrückt ist sie dann doch nicht. Und alle Experten hatten solche Besuche? Ja, fast alle. Jetzt hat die ägyptische Regierung einen offiziellen Sicherheitsbeauftragten für uns ernannt. Oh. Der heißt Valentin. Ich kenne den von meiner Überfahrt hierher. Der Rolf Steinhauer hat mir den vorgestellt. Das ist ein sehr unsympathischer Mensch. Wie so ein Kindermörder sieht er aus. Und was macht er sonst? Der sucht den Heinz Krug. Den, der entführt wurde? Genau. Ah. Ja. Und er ist Nazi. Ja. Du hättest ihn mal hören sollen, als er bei mir im Büro aufgetaucht ist. Ah! Fräulein Hellberg. Herr Valentin. Oh. Ja, bitteschön. Danke. Sieh eine an. Bis ins Vorzimmer des Chefs haben Sie es geschafft. Alle Achtung. Ja, guten Tag, Herr Valentin. Ja. Und... Ja. Wie geht's Herrn Steinhauer? Herr Steinhauer? Oh, dem geht es schlecht. Ja, warum? Der wird überall gesucht. In Österreich suchen sie per Haftbefehl, in Deutschland verbieten sie seine Bücher. So behandelt man den Befreier Mussolinis. Und überall sitzen sie und ziehen ihre Strippen. Wer? Die Judenmädchen. Wer sonst? Die Juden. Hey. Ach, Johnny, ich merke, dass ich so einen Kopf bekomme. Warte, Rita. Aber was hat der Pilz jetzt dem Stern genau geschrieben? Nicht dem Stern, nur dem Löde. Der soll die Bedrohungsbesuche und Anschläge den deutschen Behörden melden, damit die endlich was dagegen tun. Über offizielle Stellen geht es ja nicht, weil die Ägypter die Anschläge geheim halten. Ach, deshalb haben sie Löde eingeschaltet? Mhm. Ja, und morgen kommt er hierher und trifft sich mit dem Professor und den Ägyptern. Vielleicht passiert dann endlich was. Abzug vom Mittelformat Negativ Schwarz-Weiß. Kairo, Werk 333. In einer Sitzecke des Direktionsbüros der Fabrik 36 sitzen Sternreporter Löde, Minister Mahmoud, Ingenieur Hellberg, Ingenieur Scholler und Oberst Nadim. So schmilzt mein heiliger Donnerstag dahin. Den ganzen Nachmittag hocke ich hier herum. Mein Brigittchen wartet im Hotel. Schon der Morgen war zum Kotzen. Diese lächerliche Euphorie, weil die HA-200 nicht abgestürzt ist. Ein Himmelfahrtskommando war das. Die Maschine in die Luft zu lassen, ohne vorher die Beanstandung der Kontrolle zu beheben. Wir müssen den ägyptischen Kollegen endlich zeigen, dass sie etwas können. So ein Idiot. Denen geht es doch nur ums eigene Renommee. Und natürlich findet sich immer ein Spanier, der bereit ist, die Kiste zu fliegen. Was ziehst du für ein Gesicht, Friedrich? Peter. An einem solchen Tag, nachdem eure erste ägyptische HA-200 einen stolzen Erstlingsflug hingelegt hat. Ach so, hat sich das schon bis zur Fabrik 36 durchgesprochen? Du weißt doch, die Luft hat Ohren hier. Herr Hellberg, Peter, Oberst Nadim und Minister Mahmoud müssen sich noch in der Halle unten sehen lassen. Aber ich denke, für unser Gespräch brauchen wir sie erstmal nicht. Thank you very much, Colonel Nadim. Hatarita, beaddem kulle ahtamak lukum. Minister Mahmoud. Mahsalam. Alaikum salam. Alaikum salam. Goodbye, take care. Die wollen doch nur zu den Whiskyflaschen, die in der Kantine stehen. Herr Löde, ich wäre Ihnen verbunden, wenn es nicht so lange dauert. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Ja, dann fangen wir am besten gleich an. Herr Hellberg, der Presseattaché der Deutschen Botschaft hat Sie mir als Gesprächspartner empfohlen, da Professor Messerschmidt nicht hier ist. Hellberg, wir sind die Opferlämmer. Der Brandner ist auch nicht da. Hat es in letzter Zeit irgendwelche Probleme gegeben? Drohung? Bei uns nicht. Doch. Nein. Ja. Aha. Irgendwelche Verleumdungen? Ja, ja. Ja? Ich meine, Herr Hellberg, Sie können ganz offen mit mir reden. Der Wolfgang Löde ist ein alter Freund. Wir sind zusammen auf der Padua um Kap Horn gesegelt. Gut, die Politiker und die Leitartikler in Deutschland verdammen und beschimpfen die hier tätigen deutschen Techniker und Wissenschaftler. Doch niemand berichtet wahrheitsgetreu, wie es zu dieser Hilfe für Nasser gekommen ist. Die Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Frankfurt hat damals die Stellenanzeigen aufgegeben, eine offizielle Bundesstelle. Dadurch mussten wir doch davon ausgehen, dass die Vermittlung in den ägyptischen Flugzeugbau der Bundesregierung bekannt war und als politisch erwünscht und zulässig angesehen wurde. Da hast du aber mal recht. Ach, du weißt ja selber, der Messerschmidt damals hat mehrfach kolportiert, in kleinem Kreis, aber mehrfach kolportiert, dass der Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß selber seinen Segen dazu gegeben hat und zur gleichen Zeit der Bundeskanzler, wahrscheinlich um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, mit Israel ein Geheimabkommen abgeschlossen hat über eine Summe von 200 Millionen. Und wofür? Ja. Peter? Hm? Willst du noch was ergänzen? Also, du weißt ja, ich halte mich aus dem Politischen immer raus. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es eine faszinierende Aufgabe war oder ist, dass wir eine reine Luftfahrtindustrie aus dem Sand einfach aufgebaut haben. Allerdings, das ist doch faszinierend, das ist doch toll. Da war ja wir haben Kraft, Lichtstrom, Nutzung. Das kann jetzt dauern. Und meine Brigitte wartet. Eine Härterei und sogar einen Hochvakuum-Lötofen aus den USA. Aber das ist mir hier mal. Das ist faszinierend. Ja. Noch was? Naja, ist natürlich auch Abenteuerlust, hierher zu kommen. Und Pinke-Pinke, muss man sagen. Nein, also die Bezahlung hier, die ist einmalig. Verstehe, so viel Geld kriegt ich habe das verstanden. Nicht. Das muss man einfach gut, mal sagen. Meine Herren, ich darf mich da verabschieden. Ja, ich bedanke mich. Herr Hellberg, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Das ist wirklich, also. Peter, ich will natürlich auch dir gegenüber ganz offen sein, aber. Wieso? Naja. Ob das, was wir hier gerade besprochen haben, auch so an die Öffentlichkeit gelangt, das wird auf höchster Ebene entschieden. Aha. Aber ich denke, eins muss euch doch klar sein. Was? Ihr sitzt hier auf dem Pulverfass, das jederzeit hochgehen kann. Nach der Rückkehr des Sternreporters Wolfgang Löde aus Kairo kommt in der Bundesrepublik tatsächlich Bewegung in die Sache. Die Ermittlungen zu den Sprengstoffattentaten übernimmt die Sicherungsgruppe des BKA. Die Nachforschungen in Hamburg, München und Lörrach laufen parallel zu den Privatermittlungen von Hermann Adolf Valentin, dem Sicherheitsbeauftragten der ägyptischen Regierung, und der Firma Kleinwächter in Lörrach. Amtshilfe erfolgt durch den Bundesnachrichtendienst. Die Experten. Hörspielserie in 5 Folgen nach dem Roman von Merle Kröger. Folge 3. Die Bomben. Es spielten Lisa Hirdina, Bernhard Schütz, Gisela Schneeberger, Aram Tafreshian, Hildegard Schmal, Dimitri Schad, Camille Jamal, Amina Meray, Golo Euler, Valerie Ceplanova, Jackie Schwarz, Fabian Hinrichs, Katrin Angerer, Omar El Saidi, Christine Alia Hunold, Wolfram Koch, Inaam Albatat und viele andere. Musik Philipp Timm. In Kooperation mit dem Arabischen Musikinstitut unter der Leitung von Nabil Abayn. Ton Martin Eichberg. Technik Philipp Adelmann. Regieassistenz und Recherche Beate Becker. Hörspielbearbeitung Katrin Zipse. Regie Judith Lorenz. Dramaturgie Julia Gabel und Katrin Moll. Produktion Deutschlandfunk Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk 2022.